SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Er ging in den Laden, in dem ihm sein Vater die silberne Tabatiere gekauft hatte, und erstand eine Perlenkette für seine Freundin. Blumen in der Hand, die Perlen in der Hosentasche, und mit einem kläglichen Gesicht trat er vor Frau von Tausig. »Ich hab dir was gebracht«, gestand er, als hätte er sagen wollen, »ich hab was für dich gestohlen.« Es kam ihm vor, dass er zu Unrecht eine fremde Rolle spiele, die Rolle eines Weltmannes. Und erst in dem Augenblick, da er sein Geschenk in der Hand hielt, fiel ihm ein, dass es lächerlich übertrieben war, ihn selbst erniedrigte und die reiche Frau vielleicht beleidigte. »Ich bitte es zu entschuldigen«, sagte er also. »Ich wollte eine Kleinigkeit kaufen, aber...« Und er wusste nichts mehr. Und er wurde rot und er senkte die Augen. Ach, er kannte nicht die Frauen, die das Alter nahen sehen, der Leutnant Trotter. Er wusste nicht, dass sie jedes Geschenk wie eine Zaubergabe empfangen. Frau von Tausig flog an seinen Hals, küsste ihn wie ein eigenes Kind, weinte, weil sie ihn nun verlieren sollte, lachte, weil sie ihn noch hielt und auch ein wenig, weil die Perlen so schön waren, und sagte durch eine heftige, prachtvolle Flut von Tränen, »Du bist lieb, sehr lieb, mein Junge.« Sie bereute sofort diesen Satz, insbesondere die Worte »mein Junge«, denn sie machten sie älter, als sie in diesem Augenblick tatsächlich war. Zum Glück konnte sie gleich darauf bemerken, dass er stolz war, wie auf eine Auszeichnung, die ihm der oberste Kriegsherr selbst verliehen hätte. »Er ist zu jung«, dachte sie, »um zu wissen, wie alt ich bin.« Leutnant Trotter fuhr zur Bahn, kam zu früh und musste lange warten. Ihm war es aber, als führe er schon. Jede Minute, die er noch in der Stadt zugebracht hätte, war peinvoll, vielleicht sogar schmachvoll. Er milderte den Zwang, der ihn befehligte, indem er sich den Anschein gab, ein wenig früher wegzufahren, als er musste. Er konnte endlich einsteigen, er verfiel in einen glücklichen, selten unterbrochenen Schlaf und erwachte erst kurz vor der Grenze. Sein Bursche Onofri erwartete ihn und berichtete, dass Aufruhr in der Stadt herrsche, die Borstenarbeiter demonstrierten und die Garnison hatte Bereitschaft. Leutnant Trotter begriff jetzt, warum schon Jitzki die Gegend so früh verlassen hatte. Da fuhr er also nach dem Süden mit Frau von Tausig. Und man war ein schwacher Gefangener und konnte nicht sofort umkehren, den Zug besteigen und zurückfahren. Vor dem Bahnhof warteten heute keine Wagen. Leutnant Trotter ging also zu Fuß. Hinter ihm ging Onufri, den Ranzen in der Hand. Gendarmen patrouillierten mit aufgepflanzten Bajonetten. Man sah keinen Einwohner in den Gassen und man konnte glauben, sie seien alle hinter ihren verriegelten Türen und Fenstern von einem plötzlichen Tod überfallen worden. Doppelte Wachtposten standen vor der Kaserne. Leutnant Trotter meldete seine Rückkehr bei Major Zuglauer. Von diesem Vorgesetzten erfuhr er, dass ihm die Reise wohlgetan habe. Nach den Begriffen eines Mannes, der schon länger als ein Jahrzehnt an der Grenze diente, konnte eine Reise nichts anderes als wohltun. Und als handelte es sich um eine ganz alltägliche Angelegenheit, sagte der Major dem Leutnant, dass ein Zug Jäger morgen früh ausrücken und an der Landstraße gegenüber der Borstenfabrik Aufstellung nehmen sollte, um gegebenenfalls gegen staatsgefährliche Umtriebe der streikenden Arbeiter mit der Waffe vorzugehen. Diesen Zug sollte der Leutnant Trotter kommandieren. Es sei eigentlich eine Kleinigkeit und Anlass vorhanden anzunehmen, dass die Gendarmerie genüge, um die Leute in gehörigem Respekt zu halten. Man müsse nur kaltes Blut bewahren und nicht zu früh vorgehen. Endgültig aber würde die politische Behörde darüber zu entscheiden haben, ob die Jäger vorzugehen hätten oder nicht. Dies sei für einen Offizier gewiss nicht sehr angenehm, denn wie käme man schließlich dazu, sich etwas von einem Bezirkskommissar sagen zu lassen? Schließlich aber sei diese delikate Aufgabe auch eine Art Auszeichnung für den jüngsten Leutnant des Bataillons und endlich hätten die anderen Herren keinen Urlaub gehabt und das einfachste Gebot der Kameradschaftlichkeit würde fordern und so weiter. »Jawohl, Herr Major«, sagte der Leutnant und trat ab. Die anderen saßen in der Kantine, begrüßten ihn mit dem übertriebenen Jubel, die mehr ihrer Neugier etwas zu erfahren entsprang als ihrer Herzlichkeit für den Heimgekehrten, und fragten auch alle gleichzeitig, wie es gewesen sei. Nur der Hauptmann Wagner sagte, »Wenn morgen alles vorbei ist, kann er's ja erzählen.« Und alle schwiegen plötzlich. »Wenn ich morgen erschlagen werde?« sagte der Leutnant Trotter zu Hauptmann Wagner. »Pfui Teufel«, erwiderte der Hauptmann, »ekelhafter Tod, eine ekelhafte Sache überhaupt. Dabei sind's arme Teufel. Und vielleicht haben sie am Ende recht.« Es war dem Leutnant Trotter noch nicht eingefallen, dass es arme Kerle seien und dass sie recht haben konnten. Die Bemerkung des Hauptmanns erschien ihm nun trefflich, und er zweifelte nicht mehr daran, dass es arme Teufel waren. Er trank also 92-Grädige und sagte, »Dann werde ich also einfach nicht schießen lassen. Auch nicht mit gefälltem Bajonett vorgehen. Die Gendarmerie soll selber dazu schauen, wie sie fertig wird.« »Du wirst tun, was du musst, du weißt es ja selbst.« »Nein.« Karl Josef wusste es nicht in diesem Augenblick. Er trank, und er geriet sehr schnell in jenen Zustand, in dem er sich alles nur Erdenkliche zutrauen konnte. Gehorsamsverweigerung, Austritt aus der Armee und gewinnreiches Hasardspiel. Auf seinen Wegen sollte kein Toter mehr liegen. »Verlass diese Armee«, hatte Dr. Max Demand gesagt. Lange genug war der Leutnant ein Schwächling gewesen. Statt aus der Armee auszutreten, hatte er sich an die Grenze transferieren lassen. Nun sollte alles ein Ende haben. Man ließ sich nicht morgen zu einer Art gehobenem Wachmann degradieren. Übermorgen wird man vielleicht Straßendienst machen und den Fremden Auskünfte erteilen müssen. Lächerlich, dieses Soldatenspiel im Frieden. Niemals wird es einen Krieg geben. Verfaulen wird man in den Kantinen. Er aber, der Leutnant Trotter. Wer weiß, ob er nicht schon nächste Woche um diese Stunde im Süden sitzen würde. All das sagte er zu Hauptmann Wagner, eifrig, mit lauter Stimme. Ein paar Kameraden umringten ihn und hörten zu. Leutnant Trotter fühlte rings um sich eine feindselige Stille. Zum ersten Mal, seitdem er in der Armee diente, beschloss er, seine Kameraden herauszufordern. Und da er wusste, was sie am bittersten kränken musste, sagte er, »Vielleicht lasse ich mich in die Stabsschule schicken.« »Gewiss. Warum nicht?« sagten sich die Offiziere. Er war von der Kavallerie gekommen. Er konnte auch zur Stabsschule gehen. Er würde bestimmt die Prüfungen machen und sogar außertourlich General werden. In einem Alter, in dem ihresgleichen gerade Hauptmann wurde und Spuren anlegen durfte. Es konnte ihm also nicht schaden, morgen zu dem Ballerwatsch auszurücken. Er musste am nächsten Tag schon zu früher Stunde ausrücken. Obwohl die staatsgefährlichen Umtriebe erst gegen Mittag zu erwarten waren, marschierte Leutnant Trotter schon um 8 Uhr morgens auf der breiten, staubigen Landstraße auf. Hinter den sauberen, regelmäßigen Gewehrpyramiden, die friedlich und gefährlich zugleich aussahen, lagen, standen und wandelten die Soldaten. Die Lerchen schmetterten, die Grillen sirrten, die Mücken summten. Auf den fernen Feldern konnte man die bunten Kopftücher der Bäuerinnen leuchten sehen. Sie sangen. Und manchmal antworteten ihnen die Soldaten, die in dieser Gegend geboren waren, mit denselben Liedern. Sie hätten wohl gewusst, was sie drüben auf den Feldern zu tun hatten. Aber worauf sie hier warteten, verstanden sie nicht. War's schon der Krieg? Sollten sie heute Mittag schon sterben? Es gab in der Nähe eine kleine Dorfschenke. Dorthin ging Leutnant Trotter einen 90-Grädigen trinken. Die niedere Schankstube war voll. Der Leutnant erkannte, dass hier die Arbeiter saßen, die sich um 12 Uhr vor der Fabrik versammeln sollten. Alle Welt verstummte, als er eintrat, klirrend und schrecklich gegürtet. Er blieb an der Theke stehen. Langsam, allzu langsam, hantierte der Wirt mit Flasche und Gläschen. Hinter dem Rücken Trotters stand das Schweigen, ein massives Gebirge aus Stille. Er leerte das Glas auf einen Zug. Er fühlte, dass sie alle warteten, bis er wieder draußen wäre. Und er hätte ihnen gern gesagt, dass er nichts dafür könne. Aber er war weder imstande, ihnen etwas zu sagen, noch auch sofort hinauszugehen. Er wollte nicht furchtsam erscheinen, und er trank noch mehrere Schnäpse hintereinander. Sie schwiegen noch immer. Vielleicht machten sie sich Zeichen hinter seinem Rücken. Als er wieder seinen Zug erreichte, schien es ihm geboten, Vergatterungen zu kommandieren, obwohl es erst 10 Uhr Vormittag war. Er langweilte sich. Und er hatte auch gelernt, dass die Truppe durch Langeweile demoralisiert werde und dass Gewehrübungen ihre Sittlichkeit heben. Im Nu stand sein Zug vor ihm in den vorschriftsmäßigen 2 Reihen und auf einmal und wohl am ersten Mal in seinem soldatischen Leben kam es ihm vor, dass die exakten Gliedmaßen der Männer tote Bestandteile toter Maschinen waren, die gar nichts erzeugten. Der ganze Zug stand reglos und alle Männer hielten den Atem an. Aber dem Leutnant Trotter, der soeben das wuchtige und finstere Schweigen der Arbeiter in der Schenke hinter seinem Rücken gespürt hatte, wurde es plötzlich klar, dass es 2 Arten von Stille geben könne. Und vielleicht, dachte er weiter, gab es mehrere Arten von Stille, wie es so viele Arten von Geräuschen gab. Niemand hatte den Arbeitern, als er die Schenke betrat, Vergatterung kommandiert. Dennoch waren sie auf einmal verstummt. und aus ihrem Schweigen strömte ein finsterer und lautloser Hass, wie manchmal aus den trächtigen und unendlich schweigsamen Wolken die lautlose elektrische Schwüle des noch vorhandenen Gewitters strömt. Leutnant Trotter lauschte, aber aus dem toten Schweigen seines reglosen Zuges strömte gar nichts. Ein steinernes Gesicht stand neben dem anderen. »Ruht«, kommandierte er endlich, »Gewehr bei Fuß, abtreten!« Und es war wie zuvor. Hinter den Gewehrpyramiden lagen die Soldaten, von den fernen Feldern her kam der Gesang der Bäuerinnen, und die Soldaten antworteten ihnen mit den gleichen Liedern. Aus der Stadt marschierte die Gendarmerie heran, drei verstärkte Wachtposten, begleitet vom Bezirkskommissär Horak. Leutnant Trotter kannte ihn, er war ein guter Tänzer, schlesischer Pole, flott und bieder zu gleicher Zeit, und er erinnerte, ohne dass jemand seinen Vater gekannt hätte, dennoch an diesen. Und sein Vater war ein Briefträger gewesen. Heute trug er, wie es Vorschrift im Dienst war, die Uniform, schwarz-grün mit violetten Aufschlägen und den Degen. Sein kurzer, blonder Schnurrbart leuchtete Weizengold, und von seinen rosigen, vollen Wangen duftete weithin der Puder. Er war fröhlich, wie ein Sonntag und eine Parade. »Ich habe Auftrag«, sagte er zum Leutnant Trotter, »die Versammlung sofort aufzulösen. Dann sind Sie bereit, Herr Leutnant.« Er ordnete seine Gendarmen rings um den wüsten Platz vor der Fabrik, auf dem die Versammlung stattfinden sollte. Leutnant Trotter sagte ja und wandte ihm den Rücken. Er wartete. Er hätte gern noch einen 90-Grädigen getrunken, aber er konnte nicht mehr in die Schenke. Er sah den Oberjäger, den Zugführer, den Unterjäger in der Schenke verschwinden und wieder zurückkommen. Er streckte sich ins Gras am Wegrand und wartete. Der Tag wurde immer voller, die Sonne stieg höher und die Lieder der Bäuerinnen auf den fernen Feldern verstummten. Eine unendlich lange Zeit schien dem Leutnant Trotter seit seiner Rückkehr aus Wien verstrichen. Aus jenen fernen Tagen sah er nur noch die Frau, die heute schon im Süden sein mochte, die ihn verlassen hatte. Er dachte, verraten. Da lag er nun in der Grenzgarnison am Wegrand und wartete. Nicht auf den Feind, sondern auf die Demonstranten. Sie kamen aus der Richtung der Schenke. Ihnen voran wehte ihr Gesang, ein Lied, das der Leutnant noch niemals gehört hatte. In dieser Gegend hatte man es noch kaum gehört. Es war die Internationale, in drei Sprachen gesungen. Der Bezirkskommissär Horak kannte es berufsmäßig. Der Leutnant Trotter verstand kein Wort. Aber ihm schien die Melodie jene in Musik verwandelte Stille zu sein, die er vorher im Rücken gespürt hatte. Noch einmal kommandierte Trotter, Vergatterung. Und wie eine auf Erden gefallene Wolke zog die dichte Gruppe der Demonstranten an dem starrenden, doppelten Zaun der zwei Reihen Jäger vorbei. Den Leutnant ergriff eine dunkle Ahnung vom Untergang der Welt. Er erinnerte sich an den bunten Glanz der frohen Leichnamsprozession, und einen kurzen Augenblick schien es ihm, als wallte die finstere Wolke der Rebellen jenem kaiserlichen Zug entgegen. Für die Dauer eines einzigen hurtigen Augenblicks kam über den Leutnant die erhabene Kraft, in Bildern zu schauen, und er sah die Zeiten wie zwei Felsen gegeneinander rollen, und er selbst, der Leutnant, war zwischen beiden zertrümmert. Sein Zug schulterte das Gewehr, während drüben von unsichtbaren Händen gehoben Kopf und Oberkörper eines Mannes über dem dichten, schwarzen und unaufhörlich bewegten Kreis der Menge erschienen. Alsbald bildete der schwebende Körper fast den genauen Mittelpunkt des Kreises. Seine Hände hoben sich in die Luft, aus seinem Munde hallten unverständliche Laute. Die Menge schrie, neben dem Leutnant, Notizbuch und Bleistift in der Hand, stand der Kommissär Horak. Auf einmal klappte er sein Buch zu und schritt gegen die Menge auf die andere Seite der Straße, langsam zwischen zwei funkelnden Gendarmen. »Im Namen des Gesetzes«, rief er. Seine helle Stimme übertönte den Redner. Die Versammlung war aufgelöst. Eine Sekunde war es still. Dann brach ein einziger Schrei aus allen Menschen. Neben den Gesichtern erschienen die weißen Fäuste der Männer, jedes Gesicht flankiert von zwei Fäusten. Die Gendarmen schlossen sich zur Kette, im nächsten Augenblick war der Halbbogen der Menschen in Bewegung. Alle liefen schreiend gegen die Gendarmen. »Fällt das Bajonett!« kommandierte Trotter. Er zog den Säbel. Er konnte nicht sehen, dass seine Waffe in der Sonne aufblitzte und einen flüchtigen, spielerischen und aufreizenden Widerschein über die im Schatten liegende Seite der Straße warf, auf der sich die Menge befand. Die Helmknäufe der Gendarmen und ihre Bajonettspitzen waren plötzlich in die Menge untergegangen. »Direktion, die Fabrik«, kommandierte Trotter. »Zug, Marsch!« Die Jäger gingen vor, und ihnen entgegen flogen dunkle Gegenstände aus Eisen, braune Latten und weiße Steine. Es pfiff und sauste, schnurrte und schnob. Leicht wie ein Wiesel rannte Horak neben dem Leutnant her und flüsterte: »Lassen Sie schießen, Herr Leutnant, um Gottes Willen!« »Zug! Halt!« kommandierte Trotter, und »Feuer!« Die Jäger schossen, wie die Instruktionen Major Zuglauers gelautet hatten, die erste Salve in die Luft. Hierauf wurde es ganz still. Eine Sekunde lang konnte man alle friedlichen Stimmen des sommerlichen Mittags hören. Und man spürte das gütige Brüten der Sonne durch den Staub, den die Soldaten und die Menge aufgewirbelt hatten, und durch den verwehenden, leichten Brandgeruch der abgeschossenen Patronen. Auf einmal schnitt die helle, heulende Stimme einer Frau durch den Mittag. Und da einige in der Menge offenbar glaubten, die Schreiende sei durch einen Schuss getroffen worden, begannen sie neuerlich, ihre wahllosen Geschosse gegen das Militär zu schleudern. Und den wenigen Schützen folgten sofort mehrere und schließlich alle. Und schon sanken ein paar Jäger in der ersten Reihe zu Boden, und während Leutnant Trotter ziemlich ratlos dastand, den Säbel in der rechten, mit der linken nach der Pistolentasche tastend, hörte er an der Seite die flüsternde Stimme Horaks: »Schießen! Lassen Sie um Gottes Willen schießen!« In einer einzigen Sekunde rollten durch das aufgeregte Gehirn Leutnant Trotters hunderte abgerissener Gedanken und Vorstellungen, manche gleichzeitig nebeneinander, und verworrene Stimmen in seinem Herzen geboten ihm, bald Mitleid zu haben, bald grausam zu sein, hielten ihm vor, was sein Großvater in dieser Lage getan hätte, drohten ihm, dass er im nächsten Augenblick selbst sterben würde, und ließen ihn zugleich den eigenen Tod als den einzig möglichen und wünschenswerten Ausgang dieses Kampfes erscheinen. Jemand hob seine Hand, wie er glaubte, eine fremde Stimme kommandierte aus ihm: »Noch einmal Feuer!« Und er konnte noch sehen, dass diesmal die Gewehrläufe gegen die Menge gerichtet waren. Eine Sekunde später wusste er gar nichts mehr, denn ein Teil der Menge, der zuerst geflohen zu sein schien oder sich den Anschein gegeben hatte zu fliehen, machte nur einen Umweg und kehrte im Lauf hinter dem Rücken der Jäger wieder, sodass der Zugleutnant Trotters zwischen die zwei Gruppen geriet. Während die Jäger die zweite Salve abfeuerten, fielen Steine und genagelte Latten auf ihre Rücken und Nacken, und von einer dieser Waffen auf den Kopf getroffen, sank Leutnant Trotter bewusstlos zu Boden. Man hieb noch mit allerhand Gegenständen auf den Liegenden ein. Die Jäger schossen nun ohne Kommando wahllos und nach allen Seiten gegen ihre Angreifer und zwangen sie also zur Flucht. Das Ganze hatte kaum 3 Minuten gedauert. Als sich die Jäger unter dem Kommando des Unteroffiziers in Doppelreihen aufstellten, lagen im Staub der Landstraße verwundete Soldaten und Arbeiter, und es dauerte lange, ehe die Sanitätswagen kamen. Man brachte den Leutnant Trotter ins kleine Garnisonsspital, stellte einen Schädelbruch und einen Bruch des linken Schlüsselbeins fest und befürchtete eine Gehirnerschütterung. Ein offenbar sinnloser Zufall hatte dem Enkel des Helden von Solferino eine Verletzung am Schlüsselbein beschert. Im Übrigen hätte keiner von den Lebenden, der Kaiser vielleicht ausgenommen, wissen können, dass die Trottas ihren Aufstieg einer Schlüsselbeinverletzung des Helden von Solferino zu verdanken haben. 3 Tage später kam in der Tat eine Gehirnentzündung, und man hätte gewiss den Bezirkshauptmann verständigt, wenn der Leutnant noch am Tage seiner Einlieferung in das Garnisonsspital und nachdem er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht war, den Major nicht dringlichst gebeten hätte, dem Vater auf keinen Fall Mitteilung von dem Ereignis zu machen. Zwar war der Leutnant jetzt wieder ohne Bewusstsein und es war sogar Anlass genug vorhanden, für sein Leben zu fürchten, aber der Major beschloss trotzdem noch zu warten, und so kam es, dass der Bezirkshauptmann erst 2 Wochen später von der Rebellion an der Grenze und von der unseligen Rolle erfuhr, die sein Sohn gespielt hatte. Er erfuhr es zuerst aus den Zeitungen, in die es durch die oppositionellen Politiker gekommen war, denn die Opposition war entschlossen, die Armee, das Jägerbataillon und insbesondere den Leutnant Trotter, der den Befehl gegeben hatte, zu feuern, für die Toten und Witwen und Waisen verantwortlich zu machen. Und dem Leutnant drohte in der Tat eine Art Untersuchung, das heißt, eine formal zur Beruhigung der Politiker angestellte Untersuchung, ausgeführt von Militärbehörden, und eine Veranlassung, den Angeklagten zu rehabilitieren und vielleicht sogar auf irgendeine Weise auszuzeichnen. Immerhin war der Bezirkshauptmann keineswegs beruhigt. Er telegrafierte sogar 2-mal an seinen Sohn und 1-mal an den Major Zuglauer. Dem Leutnant ging es damals bereits besser. Er konnte sich noch nicht im Bett bewegen, aber sein Leben war nicht mehr gefährdet. Er schrieb an seinen Vater einen kurzen Bericht, und er war im Übrigen nicht um seine Gesundheit besorgt. Er dachte daran, dass wieder Tote auf seinem Wege lagen, und er war entschlossen, endlich den Abschied zu nehmen. Mit derlei Überlegungen beschäftigt, wäre es ihm unmöglich gewesen, seinen Vater zu sehen und zu sprechen, obwohl er sich nach ihm sehnte. Er hatte eine Art Heimweh nach dem Vater, aber er wusste zugleich, dass sein Vater nicht mehr seine Heimat war. Die Armee war nicht mehr sein Beruf, und so sehr ihm vor dem Anlass schauderte, der ihn ins Spital gebracht hatte, so sehr begrüßte er seine Krankheit, weil sie die Notwendigkeit hinausschob, Entschlüsse auszuführen. Er überließ sich dem traurigen Kabulgeruch, der schneeweißen Öde, der Wände und des Lagers, dem Schmerz, dem Verbandswechsel, der strengen und mütterlichen Milde der Pfleger und den langweiligen Besuchen der ewig heiteren Kameraden. Er las ein paar jener Bücher wieder, seit der Kadettenzeit hatte er nichts mehr gelesen, die ihm sein Vater als Privatlektüre einst aufgegeben hatte, und jede Zeile erinnerte ihn an den Vater und an die stillen, sommerlichen Sonntagvormittage und an Jacques, an Kapellmeister Nechwall und an den Radetzky-Marsch. Eines Tages besuchte ihn der Hauptmann Wagner, saß lange am Bett, ließ hier und da ein Wort fallen, stand auf und setzte sich wieder. Schließlich zog er seufzend einen Wechsel aus dem Rock und bat Trotta zu unterschreiben. Trotta unterschrieb. Es waren 1500 Kronen. Kapturak hatte ausdrücklich Trottas Garantie gefordert. Hauptmann Wagner wurde sehr lebhaft, erzählte eine ausführliche Geschichte von einem Rennpferd, das er preiswert zu kaufen gedacht und das er in Baden laufen lassen wollte, fügte noch ein paar Anekdoten hinzu und ging sehr plötzlich weg. Zwei Tage später erschien der Oberarzt, bleich und bekümmert, an Trottas Bett und erzählte, dass Hauptmann Wagner tot sei. Er hatte sich im Grenzwald erschossen. Er hinterließ einen Abschiedsbrief an alle Kameraden und einen herzlichen Gruß für Leutnant Trotta. Der Leutnant dachte keineswegs an die Wechsel und an die Folgen seiner Unterschrift. Er verfiel in Fieber, er träumte und er sprach auch davon, dass die Toten ihn riefen und dass es Zeit für ihn sei, von dieser Erde abzutreten. Der alte Jacques, Max Demand, Hauptmann Wagner und die unbekannten erschossenen Arbeiter standen in einer Reihe und riefen ihn. Zwischen ihm und den Toten stand ein leerer Roulette-Tisch, auf dem die Kugel von keiner Hand bewegt, dennoch ohne Ende rotierte. So musste sich der Kaiser, der soeben aus Ischl zurückgekehrt war, eines Morgens um 7 Uhr mit einem gewissen Karl Joseph, Freiherrn von Trotta und Sipolje beschäftigen. Und da der Kaiser schon alt war, wenn auch durch den Aufenthalt in Ischl erholt, konnte er sich nicht erklären, weshalb er beim Lesen dieses Namens an die Schlacht bei Solferino denken musste. Und er verließ seinen Schreibtisch und ging mit kurzen, greisen Schritten in seinem dürftigen Arbeitszimmer auf und ab, so dass es seinen alten Leibdiener verwunderte und dass dieser unruhig geworden an die Tür klopfte. »Herein«, sagte der Kaiser. Und als er seinen Diener erblickte, »Wann kommt denn der Monte Nuovo?« »Majestät, um 8 Uhr.« Es war noch eine halbe Stunde bis 8. Und der Kaiser glaubte, diesen Zustand nicht mehr ertragen zu können. Warum erinnerte ihn nur der Name Trotta an Solferino? Und warum konnte er sich nicht mehr an die Zusammenhänge erinnern, war er denn schon so alt geworden? Der Obersthofmeister wusste es, aber er kam erst um 8 Uhr. Vielleicht aber wusste es auch dieser Leibdiener. Und der Kaiser hielt inne in seinem trippelnden Lauf und fragte den Diener, »Sagen Sie mal, kennen Sie den Namen Trotta?« Der Kaiser hatte eigentlich »Du« zu seinem Diener sagen wollen, wie er es oft tat, aber es handelte sich diesmal um die Weltgeschichte und er hatte sogar Respekt vor jenen, die er um historische Ereignisse fragte. »Trotta«, sagte der Leibdiener des Kaisers, Trotta. Er war auch schon alt, der Diener, und er erinnerte sich ganz dunkel an ein Lesebuchstück mit der Überschrift die Schlacht bei Solferino, und plötzlich erstrahlte die Erinnerung auf seinem Angesicht wie eine Sonne. »Trotta«, rief er, »Trotta, der hat, Majestät, das Leben gerettet!« Der Kaiser trat an den Schreibtisch. Durch das offene Fenster des Arbeitszimmers drang der Jubel der morgendlichen Vögel von Schönbrunn. Es schien dem Kaiser, dass er wieder jung sei, und er hörte das Knattern der Gewehre, und er glaubte, sich an der Schulter ergriffen und zu Boden gerissen. Und auf einmal war ihm auch der Name Trotta sehr vertraut, genau wie der Name Solferino. »Ja, ja«, sagte der Kaiser und winkte mit der Hand und schrieb an den Rand der Trottaschen Akten: »Günstig erledigen.« Dann erhob er sich wieder und ging zum Fenster. Die Vögel jubelten, und der Alte lächelte ihnen zu, als ob er sie sähe.